Schirm oder der Totengedacht, die man in Dresden hat umgebracht. Ihr Sterben war schlimmer als Höllenqualen. Noch immer verfälscht man die Opferzahlen. Churchill den Karlspreis entgegennahm, der Bomber Harris ein Denkmal bekam, so wird in dieser verdorbenen Welt Gerechtigkeit auf den Kopf gestellt. Churchill den Karlspreis entgegennahm, der Bomber Harris ein Denkmal bekam, so wird in dieser verdorbenen Welt Gerechtigkeit auf den Kopf gestellt. Churchill den Karlspreis entgegennahm, der Bomber Harris ein Denkmal bekam, so wird in dieser verdorbenen Welt Gerechtigkeit auf den Kopf gestellt. Gerechtigkeit.